Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 16. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, so dass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Gott segne dieses Wort. Perfekte Form. In diesem Bibelvers hier aus dem Epheserbrief lernen wir mehr über die perfekte Form der Gemeinde von Christus, Jesus Christus Körper. Und Paulus schreibt hier, dass eben durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Also durch ihn, durch Christus wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und das bedeutet, dass wir, die wir Jesus Christus folgen als Christen, dass wir alle Teil Jesus Christus Körper sind. Ja, sozusagen. Die Kirche ist kein Gebäude oder Kirche ist kein Gebäude. Lasst euch danach nicht in die Irre führen. Die Kirche, das sind wir, die wir Jesus Christus folgen, wer wir auch immer sind, mit unserem Herzen Jesus Christus zugewandt als reue Sünder, und wir bilden zusammen diese perfekte Form, Gottes Körper, Christus Körper. Ja, und das ist wunderbar hier dargestellt, so dass wir gut daran tun, dass wir uns um andere kümmern, besonders andere Christen. Ja? Und es ist nun mal so, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir eben Teil von Christus Körper sind und dass wir bestimmte Aufgaben haben. Und dass es nicht darauf ankommt, dass hat eine ganz besondere Fähigkeit, kann also gut predigen, jemand anders kann gut singen, jemand anders kann gut die Bibel vorlesen oder so. Also darauf kommt es nicht an, sondern es kommt darauf an zu verstehen, dass wir in unserer Beziehung, dass unsere Beziehung zu Jesus Christus in unseren Herzen, wir, die wie Jesus Christus zugewandt sind, dass sich das dann auch ausdrückt, ja, in und durch unser Handeln, was wir sagen und besonders was wir tun. Ja, darauf kommt es an. Und das ist hier wichtig zu verstehen. Und es ist eben auch oft so, dass wir, leider ist es so, dass wir in Glaubensgemeinden auch auf Menschen treffen, die sagen, ja, sie folgen Jesus Christus oder sie sind Christen, aber was sie sagen und was sie tun, sind zwei verschiedene Dinge. Ja, also an den Werken sollt ihr sie erkennen, sagt unser Jesus. Ja? Und das ist so. Und da müssen wir eben aufpassen, dass wir uns da nicht in die Irre führen lassen und dass wir eben selber verstehen, dass wir eines Tages persönliche Auskunft vor unserem Herrn Jesus Christus geben. Ja? In aller Ewigkeit. Wir als Christen, eben aber auch die Menschen, die Jesus Christus ablehnen. Ja? Und es gibt keine zweite Chance. Also alles das, was wir hier im Leben tun, ist sehr, sehr wichtig, dass wir, die wir Jesus Christus dienen, dass unser Jesus Christus uns hilft, mehr, dass wir ihn imitieren, ja? Dass wir ihn in unseren Herzen wachsen lassen. Und er wirkt dann in und durch uns, durch unser Leben und unser Tun und auch das, was wir sagen. Und geht nochmal rein, eben dieses, um den Körper von Christus nochmal besser zu verstehen. Paulus schreibt das nochmal anders im ersten Korintherbrief. Geht mal rein. 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 12 bis 27. 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 12 bis 27. Und schaut mal, was Paulus da schreibt, was nun den Körper Christus anbelangt und vor allem eben auch die Warnung gibt, wenn Leute sich eben nicht um Christus Körper kümmern, also nicht um andere Christen kümmern, was dann da vor sich geht. Also lies das mal durch, ja, und das soll uns ermahnen und uns auch ermutigen, Jesus Christus mit ganzem Herzen zu folgen. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für die Wahrheit, die du uns gibst in der Bibel, für die perfekte Form. Wir beten, dass wir alle Teil deines Körpers, als Teile deines Körpers erwachsen, in und durch dich gedeihen und wachsen, und dass wir uns auch um andere Menschen kümmern, vor allem eben um andere Christen und Menschen, die Jesus Christus folgen, von ganzem Herzen auch, und dass wir nicht so tun, als wenn wir Christen sind, sondern dass die wir tatsächlich Christen sind, dass wir dich imitieren und uns eben auch um andere Menschen kümmern und somit Teil deines Körpers sind und die Kirche, also Gottes Körper, wachsen lassen, dass der Leib dann gesund ist und auch mit Liebe erfüllt ist. Dafür beten wir und wir danken dir, Herr Jesus, für deine Hilfe. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.